Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Instead now we have arms to such an extent as the world has never before seen. Waffenlosigkeit angeboten, solange es irgendwie ging. Nachdem man das ablehnte, habe ich allerdings dann keinen halben Entschluss mehr gemacht. Jetzt bin ich Nationalsozialist und alter deutscher Freisoldat. Wenn Sie... fünf Jahren tatsächlich errüstet. Ich habe die Milliarden dafür verwendet, das muss das deutsche Volk jetzt wissen. I have spent billions in the last 5 years, and the German people now must know what the purpose of that was. Ich habe meine Freunde gehört, in der Bevölkerung schaffen Sie mir jetzt eine Luftwaffe. In Deutschland tut von jedem den Verlangeren. I told my friend Goering, create an air force which will protect Germany against any force and any attack in the world. Wir haben uns die beste Luftabwehr geschaffen und die beste Tankabwehr, die es in der Welt gibt. Es gibt have the best tanks and the best anti-aircraft in the world. Diese 5 Jahre nun gearbeitet worden, Tag und Nacht. During these 5 years, we worked day and night. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Ich habe in diesen Jahren wirklich eine praktische Friedenspolitik betrieben. Ich bin an alle die scheinbar unmöglichen Probleme herangegangen, mit dem festen Willen, wenn irgend anfänglich, die friedlich zu lösen, selbst auf die Gefahr, mehr oder weniger schwerer deutscher Verzicht hin. Ich bin selbst Frontsoldat und weiß, wie schwer der Krieg ist. Ich wollte dem deutschen Volk das ersparen. Nevertheless, I've made every effort to carry on the peace policies of my former years. I myself am a front soldier and I know what war is.